WDR 5. Neugier genügt. Es wäre verdammt einfach, so zu tun, als ginge mich das alles nichts an, als erstattete ich völlig unbeteiligt Bericht über einen Streitacker, auf dem ich keine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Es wäre aber auch verdammt feige. Deswegen springe ich jetzt mit beiden Beinen hinein in den Acker und riskiere, später böse Zuschriften zu erhalten. Dabei geht es scheinbar um eine Banalität. Den darin enthaltenen Sprengstoff kann der Uneingeweihte nicht erahnen. Also, erstens, ich habe im März 2014 ein Kind bekommen, das viele Monate lang leider nicht von selbst gut schlafen konnte. Zweitens, der Vater des Kindes und ich haben diesem gemeinsamen Sohn sanft, aber konsequent beigebracht, ohne unsere Hilfe den Weg nach Schlummerland zu finden. Wir haben ihm ein Schlaflernprogramm verordnet. Das berühmteste, das es gibt, das aus dem Buch »Jedes Kind kann schlafen lernen« von Annette Kast-Zahn und Hartmut Morgenroth. Und es geht los. Können Sie schlafen, wenn Sie Todesangst haben? Dieses Buch propagiert meines Erachtens Folter an Babys. J. Schneider. Das Immunsystem bricht zusammen. Das Gehirn wird mit einem körpereigenen Nervengift überflutet. Die wichtigen Nervenverbindungen, die sie schon gebildet hatten, werden aufgelöst. All das können Eltern nicht sehen und denken, es sei am nächsten Tag vorbei. Falsch! Isabella. Solche Methoden hat man zum Teil vor 50, 60 Jahren benutzt. Im Grunde genommen ist das Kindeswohlgefährdung und eine Verletzung der Menschenrechte. Was für eine perverse Methode das ist. Jan. Puh. Was war das jetzt alles? Todesangst, Folter, Hirnschäden, na klar. Und dann auch noch Nervengift, Menschenrechtsverletzung, Perversion. Ja, ganz recht. So kann man das wortwörtlich in Hunderten, wenn nicht Tausenden Internetforen lesen. Was wird also vorgeschlagen in dem ungeheuerlichen Buch? Rät es zu Fesselung und Auspeitschung, gar zur Lagerung der weinenden Babys in der Salatschublade des Kühlschranks? Nichts dergleichen. Folgendes steht drin. Der Plan zum Schlafenlernen. Legen Sie Ihr Kind nach dem Abendritual wach und allein in sein Bett. Verabschieden Sie sich, zum Beispiel mit einem Gute-Nacht-Kuss, und verlassen Sie das Zimmer. Allein wach im Bettchen zu liegen ist ungewohnt für Ihr Kind, deshalb fängt es wahrscheinlich an zu weinen. Warten Sie jedoch einige Minuten ab, bevor Sie wieder zu Ihrem Kind hineingehen. Nach unseren Erfahrungen schaffen es die meisten Eltern, ihrem Kind eine Schreiphase von 3 Minuten zuzumuten. Daher beginnt unser Plan mit einer 3-minütigen Wartezeit. Gehen Sie nach Ablauf der Wartezeit zu Ihrem Kind hinein, um es zu trösten und zu streicheln. Nehmen Sie es nicht hoch. Sagen Sie, es ist alles in Ordnung, ich bin da. Nach spätestens 2 Minuten verlassen Sie das Zimmer wieder. Diesmal warten Sie etwas länger. Nach dem Zeitplan 5 Minuten lang. Das also ist, wenn auch stark gerafft, der Stein des Anstoßes. Der vollständig ausformulierte Plan zum Schlafenlernen füllt gerade mal 3 Seiten von einem Buch, das 170 Seiten lang ist und sehr viele Informationen und Tipps zum Babyschlaf enthält. Der Plan ist übrigens keine deutsche Erfindung. Der amerikanische Kinderarzt und Neurologe Richard Ferber hat ihn in den 1980er Jahren entwickelt. Sein Name ist sogar zu einem Verb geworden, auch bei uns. Wer sein Kind färbert, wendet den Plan zum Schlafenlernen an. Und dieses Färbern eben erregt die Gemüter maßlos, seit es in Deutschland vor genau 20 Jahren zum ersten Mal in einem Buch beschrieben wurde. Mein zweites Kind ist 95 geboren worden und ich hatte mit dem ersten Kind, das war schon ein schlimmes Schreikind, also der hatte einfach ganz viel Blähungen in den ersten 3 Monaten und ich erinnere mich, dass ich wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Und beim zweiten Kind dachte ich so, jetzt gibt's dieses Buch, ich kaufe das, ich lese das und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, damit umzugehen. Anke Voss-Henrich ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, eine warmherzige Frau in den besten Jahren. Ihr ist der Erziehungsratgeber damals empfohlen worden. Allgemein war er in aller Munde und ziemlich von Anfang an umstritten. Das ging im Freundeskreis rum. Alle hatten Kinder in dem Alter. Ich habe das über eine Freundin erfahren. Hier, ganz tolles Buch. Und dann habe ich mir das gekauft und dann sind wir da schon immer in die Diskussion gekommen. Das war die Einzige, die das richtig super fand. Und alle anderen, mit denen ich gesprochen habe darüber, mochten es nicht so gerne. Sie hat »Jedes Kind kann schlafen lernen« dann gar nicht mehr zu Ende gelesen. Auf halber Strecke war klar, dass sie das Schlaflernprogramm bei ihren Kindern nicht anwenden mochte. Der Blick auf das Kind ist immer, dass das Kind sich etwas angewöhnt hat und dass das Kind im Grunde terrorisiert. Und so habe ich meine Kinder nie erlebt. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo es mir aufgestoßen ist, wo ich gedacht habe, die machen das doch nicht, weil sie Spaß am Schreien haben. Und natürlich wollen die ihre Eltern immer da haben, aber die haben auch geschlafen. Der Preis, den Anke Voss-Henrich für den Schlaf ihrer Kinder gezahlt hat, waren wüst zerhackte Nächte. Ja, die waren furchtbar. Ich habe einen sehr netten Mann und der hat mitgeholfen und wir haben uns dann abgewechselt und ich habe viele Nächte dann einfach mit Laufen oder auf diesem Ball sitzen oder im Schaukelstuhl sitzen und Schuckeln verbracht. Eines hat sich in den letzten Jahrzehnten demnach nicht geändert. Damals wie heute suchten und suchen Eltern nach einem für alle akzeptablen Weg, mit ihrem Nachwuchs durch die Nacht zu kommen. Der Umgangston unter jungen Eltern scheint im Jahr 1995 indessen deutlich anders gewesen zu sein. Anke Voss-Henrich versichert, dass es zu jener Zeit kein böses Blut zwischen Gegnern und Befürwortern des Schlaflernprogramms gegeben hat. Man habe manierlich diskutiert. Trotzdem erscheint es ihr als dreifacher Mutter gar nicht so erstaunlich, dass heute vielfach die Fetzen fliegen, sobald die Sprache auf das 20 Jahre alte Buch kommt. Die Liebe ist das, was die ganze Sache so wahnsinnig emotional macht. Weil es geht ja darum, ich liebe mein Kind und ich unterziehe dem nicht diesem Programm oder ich liebe mein Kind und deswegen mache ich dieses Programm. Und das ist von beiden Seiten unglaublich emotional. Unsere Kinder berühren sofort unser Herz, dann kann das nur kontrovers sein und deswegen schlagen die Wellen so hoch. Und da das Internet jede Form und jedes Niveau von Kommentar anonym ermöglicht, vergessen die Userinnen und User gern alle Höflichkeitsformen und teufeln schäumend aufeinander ein. Helikoptereltern, sage ich da nur. Unglaublich. Ich habe es auch angewandt bei meiner jetzt 12-jährigen Tochter und nach 2 Nächten war die Geschichte durch. Und sie hat definitiv keinen Schaden davon getragen. Gitter. Meinen Kindern hat das auch nie geschadet. Genau den Spruch hat meine Mutter auch immer gebracht. Nach meinem ersten Selbstmordversuch war mein schlechtes Erbgut väterlicherseits an meinen Depressionen schuld, nicht ihre Erziehung. Der war übrigens mit Anfang 20. Du hast also noch ein paar Jahre. Heli, Mam. Ich weiß, hier gibt es außer mir nur Übermütter, die ihren Kindern bis zur Konfirmation die ganze Nacht das Händchen halten. Aber leider tauge ich dazu nicht. Corri. Sagst du das auch zu deinem Partner? Schickst du ihn in den Keller zum Schlafen? Alt genug wäre er ja dafür. Kiniro. Ich habe in der Schwangerschaft und in den ersten Babymonaten wesentlich mehr Zeit mit dem Lesen in Online-Foren verbracht als je zuvor. Es gibt ja doch viele Fragen. Und irgendwer hat sie garantiert längst gepostet und jede Menge Antworten erhalten. Nach einer Weile fing die Lektüre an, sich auf mein normales Leben auszuwirken. Ich hatte keine Lust mehr, mich mit Müttern in meinem Alter zu unterhalten. Geschweige denn, ihnen zu sagen, dass unser Sohn nach 2 anstrengenden Abenden alleine einschlafen konnte. Ich dachte, das ist doch abartig, wenn vergleichsweise kleine Erziehungsentscheidungen einen Elternteil im Ganzen disqualifizieren sollen. Dass jeder jeden verurteilt oder fertig macht, ist bei Müttern an der Tagesordnung. Was meinst du, was mein Mann und ich schon zu hören bekommen haben? Mamba. Ich frage mich, wie es wohl der Verursacherin des Gezerres angesichts der gesammelten Hassausbrüche geht. Annette Kastzahn hat »Jedes Kind kann schlafen lernen« geschrieben und bei jeder aktualisierten Auflage die Inhalte überprüft und den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Sie ist psychologische Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und lebt in Ratingen. Obwohl sie schon viele Interviews zu ihrem Buch gegeben hat, ist sie bereit, sich mit mir zu treffen. Etwaigen Verdruss angesichts all der virtuellen Attacken lässt sie sich nicht anmerken. Ich habe den Unterschied zu den Kritikern, dass ich ja niemandem sage, Leute, ihr müsst das alle so machen und wenn ihr das nicht so macht, seid ihr schlecht. Ich biete ja nur eine Hilfe an und sage, Leute, wenn euer Kind nicht schläft und euch geht es schlecht und dem Kind geht es schlecht und der Familie geht es schlecht, da kann man das und das machen. Guckt euch das an, überlegt euch, ob das was für euch ist und wenn ja, dann könnt ihr das als Hilfe benutzen. Wenn ihr was anderes machen wollt, wenn ihr eine bessere Idee habt, super, habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist aber umgekehrt anders. Da wird die Methode verteufelt und als was Böses und Schädliches dargestellt. Der Höhepunkt der digitalen Hetze sei vor gut 1,5 Jahren erreicht gewesen, erinnert sich Annette Kastzahn. Den Anlass habe offenbar eine Neuauflage mit einem anderen Titelbild geboten. Sonst habe sich zu diesem Zeitpunkt rein gar nichts am Buch geändert, wundert sich die Autorin. Im Herbst 2013 hat es sogar eine Petition aufgeregter Eltern gegeben, die den Verlag aufforderten, das Buch vom Markt zu nehmen. Sehr geehrter Verlagsleiter, nach heutigem Kenntnisstand weiß man, dass das in dem Buch angepriesene Schlafprogramm dem Kind, den Eltern und der Mutter-Kind-Beziehung schaden kann. Es ist erwiesen, dass das konsequente Erfüllen kindlicher Bedürfnisse wichtig für das gesunde Gedeihen ist. Hier ist die Psyche inbegriffen. Ich bitte Sie, den Geist der Zeit zu erkennen und als Konsequenz das antiquierte Buch »Jedes Kind kann schlafen lernen« umgehend aus Ihrem Programm zu nehmen. Formulierungen wie »Es ist erwiesen, dass« und »Nach heutigem Kenntnisstand weiß man« hört und liest Annette Kastzahn im Zusammenhang mit ihrem Buch schon seit mindestens 10 Jahren. Sie hat immer wieder festgestellt, dass die Verwender solcher Rhetorik sich nicht die Mühe machen, ihre Aussagen mit belastbaren Fakten zu stützen. Ich habe dann immer gesagt, dann zeigen Sie mir doch mal bitte die Studien, die das belegen. Und dann kommt als Beweis die Äußerung von irgendjemandem, von irgendeiner Hebamme, vielleicht auch von irgendeinem Kinderarzt, von irgendeinem Schlafforscher. Das sind aber dann eben einfach persönliche Meinungen. Also es ist ganz gut belegt, dass Kinder, die ohne Hilfe der Eltern einschlafen, eben besser schlafen, dass sie länger am Stück schlafen und dass sie auch ungestörter schlafen, also nicht so viele Schlafunterbrechungen haben. Und dass das in irgendeiner Weise schadet, das ist eben nicht belegt. Das musste sogar Nora Imlau zugeben. Die Journalistin und Bloggerin ist erklärte Gegnerin aller Schlafprogramme, insbesondere der Färbermethode. Sie hat Annette Kastzahn für eine bekannte Familienzeitschrift interviewt. Anschließend, im Januar 2014, veröffentlichte sie folgendes Eingeständnis in ihrem Blog. Es gibt keine einzige Studie, die nachteilige Langzeitwirkungen von Schlaflernprogrammen auf die kindliche Psyche oder die Eltern-Kind-Bindung nachweisen würde. Ich schwöre, ich habe mir die Finger wund gesucht danach. Es gibt sie nicht. Es gibt keinen Beweis, dass Schlaflernprogramme schaden. Auch wenn man im Internet immer wieder Gegenteiliges liest. Und wenn es in dieser Geschichte um Fakten ginge, dann wäre damit auch alles gesagt. Aber so ist es ja nicht. Es geht um eine zentrale Erziehungsphilosophie, nämlich um die Frage, wer die Richtung vorgibt, die Eltern oder das Kind. Warum schreit ein Baby denn überhaupt, auch wenn es eigentlich satt ist und auch nicht friert, schwitzt oder krank ist? Die größte Sorge eines Babys ist es, alleine zurückgelassen zu werden. Wer damit nicht klarkommt, hätte wohl besser kein Baby bekommen. Katis. Ich habe seit 15 Monaten nicht mehr als 3 Stunden geschlafen. Ich weiß also, wie das ist. Aber warum habe ich ein Kind, wenn ich dann nicht bereit bin, für es da zu sein? Ninfab. Das heißt ja in Wirklichkeit, wenn du nicht bereit bist, dein Leben für dein Kind völlig aufzugeben und dich komplett aufzuopfern, bist du eine schlechte Mutter. Und das ist meiner ganz festen Überzeugung nach total falsch. Also das gibt keinen Wettbewerb, wer opfert sich am meisten auf und ist dann die beste Mutter, sondern wer kriegt die Balance am besten hin, gut für sich zu sorgen, so gut, dass man auch gut für das Kind sorgen kann. Ich hatte zum Beispiel in meiner Praxis mal ein Kind, was seiner Mutter als Einschlafritual Haare ausgerissen hat. Wenn die Mutter versucht hat, das zu verhindern, hat das Kind geschrien. Also das ist so ein Beispiel. Wenn man die Kinder entscheiden lässt, was für sie gut ist, dann können solche Sachen rauskommen. Zum Abschied ermutigt mich Annette Kastzahn, trotz des Streitpotenzials der Mütter-Community eine Chance zu geben. Alle seien ganz sicher nicht so wie die Furien in den Foren. Und siehe da, sie hat recht behalten. Irgendwann habe ich doch noch 2 Frauen mit kleinen Kindern kennengelernt, mit denen man normal reden kann, auch über das Schlafprogramm. Eine dieser Mütter hat es selbst ausprobiert. Sie heißt Karin, ist auch Mitte 30 und ihre inzwischen 3,5-jährige Tochter war lange Zeit eine schlechte Schläferin. 17 Monate hat Karin durchgehalten und herumprobiert, im ersten Jahr auch nachts noch gestillt, immer wieder ihr Kind in ihr eigenes Bett geholt und Nacht für Nacht die Zimmerdecke angeseufzt, bis es eines Tages eine echte Motivation gab, etwas zu ändern. Oh ja, an den Moment erinnere ich mich gut. Ich bin alleinerziehende Mutter und habe dann irgendwann einen Mann kennengelernt und wir sind dann auch zusammengekommen und als er dann die ersten Nächte hier auch mal übernachtet hat, dann wollten wir halt irgendwann doch mal alleine unsere Ruhe haben und das Kind erst morgens wieder begrüßen. Und das war so ein Knackpunkt, wo ich dachte, jetzt probiere ich das nochmal. Karin hat sich »Jedes Kind kann schlafen lernen« von einer Freundin ausgeliehen. Darin ist zu lesen, dass es bei einigen Kindern durchaus 2 Wochen dauern kann, bis sie die neue Situation akzeptiert haben. Für ihre Tochter Carla war das zu lang, erzählt Karin. Sie hat quasi jede Nacht zwischen 3 und 5 Stunden durchgeschrien, am Stück. Ich habe das so gemacht, hingegangen, 3 Minuten und dann langsam die Minutenzahl gesteigert, die ich wegbleibe vom Kind, bevor ich wieder hingehe, bis zu 5 Stunden am Bett. Also war ich am Hin- und Hergehen jede Nacht und nach 9 Nächten konnte ich nicht mehr. Ich war fertig. Sie macht sich bis heute Vorwürfe, dass sie den Versuch nicht eher abgebrochen hat. Den Titel »Jedes Kind kann schlafen lernen« empfindet sie als Anmaßung. Karin käme aber nie auf die Idee, andere Mütter anzufeinden, weil die das Programm durchgezogen haben. Und die zweite Mutter, die ich kennen und schätzen gelernt habe, genauso wenig. Astrid hätte auch gar keine Zeit, sich zu streiten, denn ihr ist ein Kinderdoppelpack zuteil geworden. Die hätten das gerne gehabt, auf dem Arm einzuschlafen, was bei Zwillingen aber fast gar nicht machbar ist, wenn man die alleine versucht, ins Bett zu bringen. Entsprechend glaube ich, dass Zwillingseltern ein bisschen konsequenter sein müssen und nicht das Kind eine Dreiviertelstunde lang durch die Wohnung schleppen können. Ja, dann wird man erfinderisch mit der Zeit. Die Kinder sind inzwischen über 1 Jahr alt. Sie heißen Lina und Niklas. Beide sind aufgeweckt und vital und beide wollen viel von ihrer Mama. Der Vater muss tagsüber arbeiten und schläft deshalb nachts in einem anderen Zimmer. So kommt es immer wieder zu der Situation, die die Unkenrufer in den Internetforen als schwarz schillerndes Horrorszenario schildern. Ein Kind weint ganz allein in seinem Bett und die Mutter geht nicht sofort hin, um sich zu kümmern. Astrid kann schlechterdings nicht. Wenn 2 Kinder weinen, muss eines warten. Ist nicht zu ändern. Ich bin eigentlich immer noch dabei, mich daran zu gewöhnen, weil ich täglich darunter leide, eben nicht immer zum passenden Moment zu helfen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die Kinder sich da schon dran gewöhnt haben. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt, wo die ein 1/2 Jahr alt waren, hat das ganz gut funktioniert mit uns 3. Also, dass die Kinder das verstanden haben und ich für mich auch annehmen konnte. Gerade weil sie keine Muße hat, ausführliche Erziehungsratgeber zu lesen, wäre es für sie praktisch gewesen, ihre Fragen online zu stellen. Zwillingseltern gibt es im Netz schließlich auch. Aber Astrid hat sich nie überwinden können. Ja, richtig. Ich habe Angst vor den Antworten. Deshalb frage ich da lieber nichts. So hat sie ihre eigene Lösung finden müssen. Astrid ist ausgebildete Erzieherin. Sie macht sich viele Gedanken darüber, was sie dazu beitragen kann, dass ihre Zwillinge sich gut entwickeln. Sie findet, dass ein bisschen Frustrationstoleranz auch dazu gehört. Und interessanterweise hat sie, in diesem Sinne, eine nächtliche Routine entwickelt, die der Methode von Richard Ferber auffällig ähnelt. Dann gucke ich auf die Uhr, dann gucke ich so, jetzt lasse ich sie 5 Minuten jammern, bevor ich das nächste Mal hingehe, weil sonst könnte ich neben dem Bett stehen bleiben und das möchte ja nachts auch niemand. Genauso wenig möchte irgendwer zusätzlich zu Schlafmangel, Babygequengel und dem selbstverständlich trotz allem schweren Entschluss, ein Schlafprogramm zu veranstalten, auch noch von Unbekannten mit Häme übergossen werden. Das wäre doch mal ein guter Vorsatz nach 20 Jahren, jedes Kind kann schlafen lernen. Jede Mutter kann andere Mütter tolerieren lernen. Ich glaub an euch, Mädels. Schlaft schön. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.